Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Und es geht gleich los. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt Sehnsucht. Jeder von uns hat Sehnsucht oder Sehnsüchte. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ganz große Sehnsucht haben. Vielleicht zum Beispiel nach Gesundheit. Vielleicht Sehnsucht nach einem verstorbenen Menschen, den man sich zurückwünscht ins Leben. Vielleicht Sehnsucht nach Anerkennung. Oder vielleicht habt ihr Sehnsucht, große Sehnsucht nach gutem Sex, erfülltem Sex. Oder einer Sexualität, die ihr bisher noch nicht gewagt habt, zu leben, auszuleben. Vielleicht habt ihr auch Sehnsucht nach einem schönen Körper. Oder ganz generell Sehnsucht nach Sinn. Viele sagen ja oder haben das Empfinden, dass alles sinnlos ist, was sie tun und nicht wissen, wofür sie leben. Das kann auch schon eine große Sehnsucht sein. Ich möchte gerne mit euch über die Sehnsucht reden. Wahrscheinlich gibt es Sehnsucht, solange es Menschen gibt und wird wahrscheinlich auch so lange bestehen bleiben, solange es uns gibt. Sehnsucht 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer ist 51 Jahre alt und heißt Klaus. Hallo Klaus. Ja, hallo Domian. Hallo Klaus. Hallo, ich freue mich, diesmal persönlich zu sprechen. Vielen Dank. Und ich bin also sehr aufgeregt, ja, muss ich dazu sagen. Das kriegen also, wir beide schon hin. Ja, meine Sehnsucht liegt darin, ich möchte, dass mein Talent irgendwie erkannt wird. Dein Talent? Mein Talent, ja. Was für ein Talent hast du? Ich kann außergewöhnlich tanzen. Ach. Ja. Du bist 51, das stimmt, ne? Richtig. Nicht 21, 51. Nein, 51. Wie tanzt du denn? Ich tanze nicht nur nach dem Takt, sondern mehr oder weniger wie die Person, sagen wir mal, jetzt wenn ein Sänger singt, ja, ja. Dann tanze ich so, wie er singt. Ja. Reden wir über... Die Gefühle. Okay. Sind das frei improvisierte Tänze oder reden wir über den klassischen Tanz, Tango, Foxtrot? Nein, das sind frei improvisiert, vor allen Dingen Black Music. Ja. Ach so, also du zappelst da auf der Tanzfläche rum? Auf der Tanzfläche, und wenn ich tanze, dann bilden sich Trauben von Mädchen. Weil, da bilden sich Trauben von Mädchen? Ja. Weil du so geil tanzt? Ja, das ist richtig, ja. Gehst du denn oft in eine Diskothek? Ja, was heißt oft? Zweimal im Monat, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe, und dann passiert mir das. Des Häufigeren. Ich hatte auch frühere Bekanntschaften mit Frauen, und selbst diese Frauen, mit denen, wo man offensichtlich sah, mit denen bin ich zusammen, haben mich fremde Frauen, haben praktisch meine Freundin angesprochen und haben gefragt, darf ich mal mit diesem Mann tanzen. Ja. Ja, wobei, du tanzt ja alleine für dich, ne? Ja, also... Kannst du denn auch klassischen Tanz, also Walzer oder... Nein, das weniger. Ich spreche jetzt speziell von Disco. Disco-Musik, ja, Black Music. Black Music und so weiter, ja. Also, war das denn immer schon so? In deinen frühen Jahren auch? Das habe ich vor 10 Jahren erst erkannt. Ach, vor 10 Jahren? Erst mit 41 erst? Ja, habe ich jetzt erkannt, dass ich da irgendwie eine Begabung habe. Wie hast du das denn entdeckt vor 10 Jahren? Ja, das ist eine lange Geschichte. Nee, machst du kurz. Ja, gut, wie gesagt, also ich hatte immer Freundinnen, die wesentlich jünger waren als ich. Ja. Also das muss ich dazu sagen. Und da war eine dabei, die hat mir gesagt, ja, mit dir gehe ich nicht in die Diskothek, du kannst ja tanzen. Mhm. Oder denkst du, du kannst besser tanzen wie Michael Jackson. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für mich. Dann bin ich hergegangen. Und ich habe bei mir zu Hause einen Partykiller und hab mir den Michael Jackson, der hat da 95 oder wann es war, da mal ein Konzert gegeben, habe mir das 100.000 Mal angeschaut, das Konzert, und habe eigentlich gemerkt, in diesem Tanz von diesem Michael Jackson, dass der irgendwie, der Tanz nicht, das ist nur Gefühl, was der bringt. Ja, und das habe ich irgendwie übernommen. Aber du kannst keinen Moonwalk. Ja, Den Moonwalk kann man erlernen. Das ist ganz gut. Den Moonwalk kann ich auch. Den kannst du lernen. Das ist ganz gut. Tanzt du denn, damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können, tanzt du so ähnlich wie Michael Jackson? Ja, also in der Anfangszeit habe ich Michael Jackson mehr oder weniger imitiert. Ja. Also war diese Frau der Initialzünder, dass die gesagt hat... Das war vor zehn Jahren. So, Sehnsucht. Du sagst, ich habe Sehnsucht, mein Talent noch weiter zu entfalten. Richtig. Wie willst du es machen? Ich habe mich beworben bei DSD, bei Deutschland sucht das Supertalent. Ne? Ach guck, da hast du dich beworben. Ja, und das war auch, ich habe mich über Internet beworben, ja. Dann haben die mir zurückgemailt, dass sie meine Bewerbung gehalten haben und so weiter und so fort. Ja. Dass sie gerne eine Demo von mir hätten. Habe ich nicht geschickt, weil ich keine habe. Und dann jetzt vor kurzem, vor 10 Tagen, ist ein Brief gekommen, eine Einladung. Sag bloß. Zum Casting. Sag bloß. Und dann tanzt. Hast du schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Der Casting-Termin ist am Freitag, also übermorgen. Ja. Oh, weia, wie aufregend. Dann tanzt du. da sitzt Dieter Bohlen in der Jury. Ja, ja. Und wer noch? Wer sitzt da noch? Dieser Bruce Danell. Bruce Danell? Ja, und diese, wie heißt es, Cindy van der Vaart, ne? Ja. Genau. Ja. Und dann tanzt du vor den dreien, auf welche Musik wirst du tanzen? Auf irgendeine Black Music, ja. Ja, du weißt, das Stück weißt du noch nicht. Das weiß ich noch, ist mir auch egal, weil ich kann auf alles tanzen, ne? das ist ja sehr spektakulär. Bist du aufgeregt? Ja, natürlich, bist du aufgeregt. Und deswegen rufe ich auch an, um zu fragen, ob es überhaupt rentiert für mich, da hinzugehen, weil ich habe irgendwie die Befürchtung, weil der Dieter Bohlen, du kennst den Dieter Bohlen, ne? Der ist ja, du weißt ja schon, ne? Ja. Und ich habe einen Beruf, ich stehe in der Öffentlichkeit, ne? Was machst du denn? Ich bin selbstständiger Finanzmakler. Achso, ich dachte schon, du wärst Politiker oder sowas. Nein. Und da habe ich ein bisschen Bedenken, dass der mich da irgendwie runterlaufen lässt. Ne? Ja, also, weißt du, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Nichts gegen dein Alter. Wir reden da ja auf gleicher Augenhöhe. Aber da kannst du ja als Tänzer keine Schnitte mehr machen. Wenn du jetzt 17, 18 wärst, dann könnte man noch gucken. Aber wohin willst du mit dem Tanzen? Ja gut, ich denke, das ist eine Gabe, die hat mir Gott gegeben. Ja, natürlich, klar. Aber so mit Singen kann man sagen, okay, ich will Platten aufnehmen, ich will Konzerte geben und so, aber was willst du mit dieser Art des Tanzens machen? Ich weiß es ehrlich nicht, ja. Ich habe gedacht, ich probier's mal und ja, ich habe eigentlich auch gedacht, diese Bewerbung bei DSDF, das läuft einfach so im Sand, ja. Verläuft im Sand, aber jetzt wird's wirklich konkret. Ja. Da hat mich auch eine von RTL direkt angerufen, hat gesagt, dass ich auch wirklich komme und so weiter und so fort. Und jetzt sehe ich eben davor die Frage, soll ich da hingehen, soll ich nicht da hingehen? Ne? Oh, da stellst du mir mal eine Frage. Also, man wird dich nicht mit Samthandschuhen anfassen, zumindest Dieter Bohlen nicht. Ne? Bruce Danell macht das ja immer sehr nett. Die Frau habe ich nicht mehr in Erinnerung, wie die das macht. Natürlich laden die Kollegen da in der Sendung auch Leute ein, nur mit dem Hintergrund, dass man sich über die lustig macht. Nee, ich muss da auch so ein Dings da unterschreiben, ja, dass die berechtigt sind, da diese Filmaufnahmen zu veröffentlichen. Ja, klar, natürlich. Also damit musst du rechnen. Du musst, zieh dich warm an. Du musst damit rechnen, dass man sich wirklich über dich, dass man Häme über dich schüttet. Das kann passieren. Ja, davor habe ich auch. Wenn du dir darüber im Klaren bist, dann mach es. Ich würde eigentlich eher dazu tendieren, dir zu sagen, mach es nicht. Weil du irgendwie Zielscheibe von Spott, Hohn und Spott werden könntest. Und es letztendlich keinen Karriereschritt bedeuten würde für dich, weil du kannst mit, auch wenn du noch so gut und toll tanzt, kannst du damit nichts anfangen. Wenn du jetzt ein toller Sänger wärst, würde ich sagen, Mensch, mach es. Egal, in welchem Alter man ist, soll man das machen. Aber da wäre ich jetzt eher doch sehr vorsichtig. Immer mit dem Hintergrund, warum? Was bringt mir das? Was würde es bestenfalls bringen? Gut, was soll es bestenfalls bringen? Ja, das frage ich dich. Ja. Okay, ich komme in die Öffentlichkeit. Ne? Ich meine, gut, aber was hast du davon? Ja, logisch. Ne? Ja, da muss man immer fragen, was hat man davon? Da kriegst du vielleicht irgendwann mal irgendeinen kleinen Auftritt noch, vielleicht mal irgendwo, vielleicht auch nicht. Und das war's dann. Und dann jagen die nächste Sau durchs Dorf. Ja, vielleicht wird das Talent auch irgendwie erkannt und irgendwie dann weiter gefördert. Ne? Ja, aber wohin kann das Talent mit 51 noch gefördert werden? Ja, Du bist immer auf die 51, ne? Ja, nichts gegen 51, aber ich... Na gut, ich meine, ich sehe nicht aus wie 51. Darum geht's nicht. Weißt du, ich überlege, wenn du Sänger wärst, würde ich sagen, das ist wirklich egal. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch nicht informiert genug, aber ich meine mich schon ein bisschen in dieser Showbranche auszukennen, dass man das, dieses Talent als Freedancer, sage ich jetzt mal, der bist du ja, kann man da gar nicht mehr so einsetzen. Naja. Ich wär vorsichtig. Nicht, dass dahinter, du hast einen angesehenen, seriösen Beruf. Ja, das ist auch mein Problem, dass irgendwelche Kunden von mir sehen, diese Sachen und. Ja. Wobei, es könnte ja keiner übel nehmen, es ist ja nicht schlimm, das zu machen. Es sei denn, Klaus, du nimmst es wirklich auf die leichte Schulter und sagst, so what, das ist für mich ein Spaß, ich mach das mal und wenn die da auch blöde Sprüche kloppen, mir hat's Spaß gemacht und das war's dann auch. Wenn du es so siehst, dann mach es. Aber geh da nicht verkrampft, dass du denkst, du kannst jetzt die große Karriere machen und große Chancen und so. Das ist gleich null, sag ich dir. Ja, jetzt hoffe ich nicht, dass ich dir das illusionisiert habe, aber wenn es als Spaß siehst, mach es. Warum nicht? Warum nicht? Als Spaß, ja. Vielleicht ist es ja wirklich, ich weiß ja gar nicht, über was ich da rede, vielleicht ist das ja wirklich ein absoluter Hingucker, wie du tanzt. Hey, du weißt ja auch gar nicht, wie ich tanze. Ne? Ja genau, ich weiß es ja gar nicht, vielleicht sitzen wir alle gebannt vorm Fernseher und denken, das ist ja der Hammer. Bist du schlank oder hast du eine Figur? Ich bin schlank, ja. Ja? Wie viel wiegst du? 75, ja, bei 1,80. Sehr gut, sehr gut. Wahrscheinlich gut trainiert dann? Ja, ja. Ich bin gut drauf. Ja, also wie gesagt, also man setzt mich rund auf 10, 15 Jahre jünger. Ja. Also jedes Mal. Ne? Also. Deswegen habe ich gedacht, ich habe kein Problem, auch in Discos zu gehen. Wo absolut okay, ist, absolut okay. Kein Thema. Klaus, du musst es für dich entscheiden. Ich habe dir jetzt so meine Einschätzung gesagt. Ne? Also wenn du es vielleicht wirklich nur so erstmal so als Spaß siehst, warum nicht? Mach es doch. Okay, alles klar. Ich wollte halt deine Meinung hören. Dennoch, alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dir auch. Und lass dir nicht so scharf reinquatschen von den Bohlen. Ja, davor habe ich ein bisschen Angst, ja, weil der immer ziemlich groß ausholt. Ne? Ja. Aber trotzdem. Man muss es dann aushalten. Ja, alles Gute, Klaus. Ich danke dir. Tschüss. Danke, ich wünsche dir auch alles Gute. Danke sehr. Ciao. Tschüss. Ja, unser Thema heißt Sehnsucht. Heute Nacht. Meine Regie nimmt die Leitung mal weg. Das funktioniert hier wieder nicht. Und ich möchte gerne mit euch über eure große Sehnsucht sprechen. Das kann natürlich sowas sein, dass man Sehnsucht nach einer Karriere hat, oder es kann aber auch eine sehr traurige Sehnsucht sein nach einem Verstorbenen oder die Sehnsucht nach Gesundheit, die Sehnsucht nach Schönheit, wenn man vielleicht irgendwie durch einen Unfall entstellt ist oder generell durch eine Krankheit irgendetwas passiert ist und man diesbezüglich eine große Sehnsucht hat. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Gloria ist hier. Gloria ist 19. Hallo Gloria. Hallo Domian. Gloria, was ist deine große Sehnsucht? Ja, meine große Sehnsucht ist es, nochmal meinen Vater zum Arm, mit ihm zu sprechen, was aber nicht mehr möglich ist, weil er 2003 gestorben ist. Ist er plötzlich verstorben? Nee, eher im Gegenteil. Also 99 wurde ein Hirntumor festgestellt und dann kam Epilepsie dazu und ja, der Körper hat im Grunde versagt und man konnte im Grunde, ich sag mal, dabei zugucken, wie es dann hat er abging. Eine lange Leidenszeit gehabt von 99 bis 2003. Ja. Da warst du ja auch noch recht jung. Ja, als er gestorben ist, war ich gerade 2 Wochen lang 14 und mein Bruder ist eine Woche später nach seinem Tod ist er 11 geworden. Mhm. Ja, er selber ist damals, also 17 Tage später wäre er 41 geworden. Der Vater. Mhm. Ja. Man nimmt das ja, wenn man so jung ist, du bist ja quasi mit der Krankheit dann groß geworden des Vaters, die 5 Jahre sicher hingezogen hat. Ja. Da hast du wahrscheinlich die Erkrankung irgendwie schon als eine Normalität gesehen, oder? Ach ja, ich das ist alles so, es ist auch irgendwie alles teilweise, es ist schon ein bisschen verwischt teilweise. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was ich damals irgendwie empfunden habe. Ich kann halt sagen, was ich heute darüber so denke, aber damals war es halt. Ich habe halt auch viel immer geholfen und es war halt viel Sorge hatte ich auch immer, dass er seine Tabletten nimmt und sowas. Und dass immer passiert und viele Operationen gab es ja auch. Also ich habe ja immer alles mitbekommen. Hat er viel im Krankenhaus gelegen oder war er doch oft zu Hause oder die meiste Zeit zu Hause? Nein, er war eigentlich die meiste Zeit zu Hause. Er hat auch nach der ersten oder auch nach der zweiten Operation ist er sogar noch arbeiten auch gewesen, ist immer hingefahren und hatte dann aber auf der Hinfahrt eines Morgens dann einen epileptischen Anfall und ist dann halt über die Gegenspur dann in den Graben rüber und das Auto komplett hin und ja, da war dann die Epilepsie dann auch noch. Hast du dann überhaupt noch so ganz klare Erinnerungen an deinen ganz gesunden Papa, der ganz fit war? Ja, also auf jeden Fall. Also gerade auch, weil wir viele Fotos haben und auch viele alte Filmaufnahmen, die er immer gemacht hat. Und wir erzählen ja auch viel drüber und meine Mutter ja auch. Und also es ist schon, dass so die gerade die schönen Momente sind immer sehr präsent, aber es ist ja oft das... Also, so das Schönste einen am traurigsten irgendwie auch machen. Ja, ihr seid zwei Kinder. Ja. Machst du dir irgendeinen Vorwurf, dass du dich nicht genug um ihn gekümmert hast oder irgendetwas dergleichen? Nee, eigentlich gar nicht. Ich meine, ich war damals recht klein und hätte in dem Sinne auch nichts tun können, aber im Grunde konnte so keiner was tun und wir haben ihn immer alle lieb gehabt, egal was war. Und wir sind immer ins Krankenhaus, haben ihn immer besucht. Und warst du dabei, als er dann gestorben ist? Nee, also es war so, dass er eine Magensonde dann bekommen sollte, weil er halt halbseitig auch gelähmt war und der Körper halt immer mehr aussetzte. Und dann ist er hier bei uns ins Krankenhaus gekommen und er ist dann in den Nächten vor dieser Operation, die sich auch noch verschoben hatte, ist er dann halt gestorben. Und das war halt so, dass nachts meine Mutter hochkam und ich dachte schon wieder, ach Gott, schon wieder aufstehen, weil ich hörte die Treppe, das ist schon wieder Schule. Und ja, es war dann so, dass wir irgendwie 2 Uhr hatten oder so und meine Mutter kam rein und sagte, ja, der Papi stirbt. Und dann habe ich gesagt, dann drück ihn von mir und sag ihm, dass ich ihn ganz doll lieb habe. Und dann ist sie dann halt gefahren. Mehr konnte ich ja dann auch nicht tun. Machst du dir im Nachhinein Gedanken, dass du vielleicht hättest eventuell mitfahren können? Nee, gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht dabei war, weil es war schon am Abend vorher nicht mehr schön. Da war ich nochmal bei ihm, einfach im Krankenhaus nochmal besucht und er hat ganz, ganz, ganz tief geatmet und teilte Wasser in der Lunge auch. Und ich habe mich hinter meinem Buch versteckt, was ich dabei hatte, damit er nicht sieht, dass ich weine und also, da war er noch bei Bewusstsein an dem Abend. Ja, er war vom Kopf her, er war immer voll da. Es war halt, dass der Körper versagt hat und dass er dann halt auch immer nicht mehr sprechen konnte richtig, weil einfach die Muskulatur nicht mehr in Ordnung war. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn umarmt und dann sind wir zur Tür gegangen und ich bin nochmal zurückgegangen und habe ihn nochmal umarmt. Ich weiß nicht warum, vielleicht war es so eine Intuition oder so. Wahrscheinlich hast du das auch schon... dann schon verstanden, wie ernst es war, ne? Und dann ist jeder Abschied, ist einem klar, dass das der letzte, das letzte Mal gewesen sein könnte. Hast du ihn dann nochmal gesehen, als er verstorben war? Nein. Das wollte meine Mutter auch nicht. Also sie wollte eigentlich generell nicht, dass jetzt noch irgendwer dahin latscht und sich den anguckt irgendwie, weil sie fand das auch irgendwie so ein bisschen unwürdig, was ich verstehen kann. So, jetzt ist die große Sehnsucht, wie du am Anfang gesagt hast, ihn nochmal in den Arm zu nehmen, mit ihm zu sprechen. Ja, es ist halt, ich meine, ich bin älter geworden und habe halt, ich sag mal, herausgefunden, was ich gerne mache, meine Hobbys, habe neue Leute kennengelernt. Ich würde mich einfach mit ihm gerne darüber unterhalten, wie er Sachen findet. Also er war zum Beispiel auch ein großer Musikfreund, ist auf Konzerte gegangen, hatte fast an die 1000 CDs und Schallplatten und ich bin im Grunde genauso irgendwie. Was hat er besonders gerne gehört? Also total gemischt. Also es war irgendwie ganz früher waren es noch irgendwie ABBA war sogar dabei und dann Deep Purple und Yes und also alles so Sachen, wenn ich die auch höre, dass ich halt direkt an ihn denken muss. Und ich habe das, bei mir ist es genauso, ich bin ein großer Musikfreund, ich gehe fast regelmäßig auf Konzerte und bin ihm generell einfach sehr ähnlich und deswegen finde ich es halt sehr schade, dass ich mich mit ihm nicht austauschen kann. Gäbe es etwas, was du ihm heute noch so gerne sagen würdest? Das ist eine gute Frage. eigentlich nichts Spezielles, glaube ich. Weißt du, dass ich das sehr gut finde, dass du so jetzt gezögert hast und dir nichts eingefallen ist? Weil ich glaube, dann hast du richtig Abschied genommen von ihm damals. Und hast ihm wahrscheinlich da, obwohl du noch sehr klein und sehr jung warst, durchaus zu verstehen gegeben, wie sehr lieb du ihn hast. Hm. Und das hat er gespürt. Und du hast gespürt, dass er es gespürt hat. Ja. Und daher ist das Wichtigste, was man zu sagen hat, ist gesagt worden damals und übertragen worden. Ja. Das ist eigentlich in all dem ganzen Unglück ein gutes Gefühl, finde ich. Ja, ich muss auch sagen, ich kann, also ich meine, einerseits ist natürlich dieser Schmerz sehr groß, aber andererseits kann ich da eigentlich auch sehr gut mit umgehen. Also ich bin eigentlich auch so, ich sag mal, ein recht lebenslustiger Mensch, ja. Und habe eben dadurch aber auch erkannt, dass man wirklich das, was man gerne machen möchte, auch, mhm. ich sag mal, sofort tun sollte, mhm. weil... Wie lange hast du denn gebraucht, damals warst du 14, als er verstorben ist, bis du so einigermaßen wieder so ja, Boden unter die Füße bekommen hast? Ja, kann ich auch nicht mehr so genau sagen. Es war, ich bin an dem Tag selber, bin ich noch zu einer Freundin hin, einfach um mich abzulenken, mhm. weil, also ich meine, ich bin ja nachts von meiner Mutter auch geweckt worden und ich hatte so ein Kuscheltier, was er mir mal geschenkt hat, als ich ganz klein war, das habe ich in den Arm genommen, habe es erstmal eine Runde voll geheult und habe dann weitergeschlafen. Das klingt vielleicht doof, aber es war so dieser mhm. Gedanke, wenn ich jetzt hier rumsitze und mich kaputt heule, das bringt ja auch niemandem mhm. was irgendwie. Mhm. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich irgendwie schon wohl vorher auch schon irgendwie mich verabschiedet, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, wenn jemand so lange und so schwer krank ist und du hast es ja jeden Tag mitbekommen. Ja. Natürlich beschäftigt man sich damit und macht sich auch mit dem Gedanken vertraut des endgültigen Abschieds mhm. irgendwann. Im Jahr 2003 ist er gestorben. Mhm. Hat deine Mutter einen neuen Partner heute? Ja, ja? Seit 4 Jahren sogar, glaube ich, mittlerweile. Und war das für dich okay oder war es für dich schwierig, dich damit zu arrangieren? Nee, gar nicht. Also eigentlich eher im Gegenteil. Also ich komme so super mit dem klar und mag den so gerne. Und und für deine Mutter war es wahrscheinlich auch ein großes Glück, dann nach all diesen schweren Jahren dann mal wieder aufatmen zu können. Ja, und das stimmt. Eben auch etwas Schönes dann zu erleben. Ja, sie sagt auch heute immer, ja, er hat zuletzt doch gar nicht mehr meinen Namen gesagt. Er hat immer nur noch den Namen meines Bruders irgendwie gesagt und auch meinen Namen auch nicht mehr. Und ich bin da sehr froh drüber, dass sie halt jemanden hat, der auch halt akzeptiert, wenn sie mal deswegen wieder weint. Ja. Das ginge gar nicht, glaube ich, wenn sie da nicht mal ihren Gefühlen auf freien Lauf lassen könnte. Absolut, da muss man als neuer Partner das natürlich auch dann so akzeptieren und dann ja. auch dann so hinnehmen. Ne? Ja. Ja. Liebe Gloria, nett, dass du angerufen hast. Hat mich sehr gerne. Gefreut. Und wünsche dir und deiner Familie schönen Gruß an deine Mama. Ja. Von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Sigrid. Und Sigrid ist 73 Jahre alt. Hallo Sigrid. Hallo Jürgen. Hallo Sigrid. Was ist deine Sehnsucht? Ich werde übrigens in 2 Monaten schon 74. Oh, aber sagen wir nochmal, bleiben wir erstmal bei 73. Ja. <Oder? lacht> Klingt vielleicht noch ein bisschen netter. Aber 74 ist auch okay. Also, die Sehnsucht. Meine große Sehnsucht ist, das Haus und das Grundstück, in dem ich in meinen Kinderjahren gewohnt habe, noch einmal wiederzusehen. Wo war das? Das war im äußersten Osten Ostoberschlesiens. Und da musste ich mit 9 Jahren im Januar 1945 weg. Und habe das zu dieser Zeit gar nicht so begriffen, dass das ja für immer sein wird. Ja, ja. Aber als ich dann nach 7-monatiger Flüchtlingszeit hier in Mitteldeutschland ankam und mir das so richtig bewusst wurde, da habe ich schon sehr oft da gesessen und geweint. Und dann später auch wurde das noch schlimmer, denn nach dieser langen Flüchtlingszeit ist 1946 im Juni mein Vater auch noch verschleppt worden. Verschleppt worden? Ja. Von wem? Von den, Russen. Von den Russen. Ist er wiedergekommen? Nein. Nein. Und da möchte ich etwas zu meiner Vorrednerin sagen. Liebe Gloria, sei froh, dass du deinen Vater so miterleben konntest, auch wenn er sterben musste. Du kannst an sein Grab gehen. Ich weiß, dass mein Vater in Buchenwald gelandet ist. Das ehemalige Nazi-KZ, was von den Russen später auch noch ein paar Jahre genutzt wurde. Ja, ich weiß, die haben das Wo die Menschen aber allerdings regelrecht nacheinander immer verhungert sind. Und du vermutest, dass sein Vater auch verhungert ist? Doch. Ja, ich weiß das sogar. Ach, du weißt es. Also er ist nicht verhungert, er ist dort gestorben. Es kam ja, meine Mutter war immer auf der Suche nach solchen, die zurückkamen. Und ein junger Mensch hat ihn so gut beschrieben, dass wir wussten, es ist wirklich mein Vater, den er da gekannt und hat. Und ihr habt nie erfahren, wo er vergraben wurde? Nein. Er wird irgendwo. Und wir mussten, wissen Sie, wir mussten von der Schule aus mal zu solchen Ausstellungen gehen über das KZ Buchenwald. Mhm. Wo da diese Massengräber zu sehen waren. Mhm. Und mir wurde es total übel und ich musste raus, denn ich habe ja bei diesen Gebeinen die Gebeine meines Vaters gesehen. Mhm. Es war ja da noch schlimmer. Die Menschen waren von früh bis Abend, die noch konnten, waren damit, mein Vater konnte dann schon nicht mehr. Aber die noch konnten, die mussten immer nur Löcher schaufeln und sind dabei manchmal auch reingefallen vor Entkräftung. Ich sag's nochmal, wir reden von der Zeit nach dem Krieg, von 1946, ne? Ja, er ist in der Nacht vom 5. zum 6. Juni 1946 verschleppt worden. Ja. Weißt du, wann er gestorben ist? Kann man das ungefähr rekonstruieren? Ja. Meine Mutter hat immer so lebhaft von ihm geträumt. Mhm. Wir schliefen damals in einem Bett, wir hatten nur so ein Untermietzimmerchen. Mhm. Und sie ist immer raus und der Vati kommt, der Vati kommt. Und es waren immer unruhige Nächte. Und wenn sie dann am Balkonfenster, wenn sie das so hochgeschoben hatte, dann musste sie erst durch ein paar andere Räume. Wenn sie an der frischen Luft war, dann kam sie zu sich und kam zurück und sagte, es war wieder nur ein Traum. Und eines Tages sagte sie, unser Vati muss wohl nicht mehr leben. Ich träume nicht mehr von ihm. Und als dieser junge Mensch das erzählte, wie lange er dort war, konnten wir das zurückspulen und das war genau die Zeit, nachdem wirklich mein Vater nicht mehr lebte, als meine Mutter nicht mehr von ihm träumte. Das ist ja beeindruckend und sehr, sehr rührend. Sehr rührend. Ja. Wie viele Jahre war er dann in diesem Lager? Zwei, drei Jahre. Ja. Das hat wohl noch bis 48 bestanden. Und danach ging es dann in die Zuchthäuser, aber das hat er nicht mehr miterlebt. Eine der vielen tausende Millionen so traurigen Geschichten aus der Zeit. Ja. So, jetzt hast du gesagt, Sigrid, dass du gerne in dein Geburtshaus zurück... Das war nicht mein Geburtshaus. Ach, das war nicht das Geburtshaus. Nein, das war ein Haus, was sehr schön gelegen war, ganz in der Nähe eines Sprengstoffwerkes. Mhm. Dort waren Orte angelegt für dieses, um alle unterzubringen, die in diesem Sprengstoffwerk beschäftigt waren. So. Und mein Vater war Ach so. Sprengstofffachmann. Ach so, und daher wohnte ihr da. Ja, und daher wohnten wir in diesem wunderschönen großen Haus. Jetzt besteht es war praktisch eine Werkswohnung. Also. Sehr großes, schönes Haus inmitten von eines wunderschönen Gartens, wo auch die größte Zeit des Jahres ein Gärtner beschäftigt war. Mhm. Es war so wunderschön und ich bin immer, wenn ich Sehnsucht hatte, zu dem Schluss gekommen, ich kann da nicht hin, dann würde ich mich kaputt weinen. Wenn ich davor stehe und... Das heißt, du, die Möglichkeit hättest du ja schon seit vielen Jahren gehabt, mal dorthin zu fahren. Ja, habe ich immer gescheut. Ich will dir etwas erzählen. Meine Familie kommt aus Westpreußen. Ja. Und mein Vater hat Zeit seines Lebens niemals wieder zurückfahren wollen, um dorthin zu gehen, das zu sehen. Ja, das ist wie bei mir. Ja, wir haben ja immer darüber gesprochen, komm, Papa, wir fahren mal hin und gucken mal. Ja. Und er hat es nicht so ausgedrückt, aber ich weiß, es hätte ihm das Herz zerrissen, wenn er das gesehen hätte. Ja. Vielleicht auch den Zustand, all die Erinnerungen von früher wären Ja, man hört so vieles, wie enttäuscht die Leute sind, die das dann später mal sehen. Es gibt auch andere, die... Ich habe in der Familie auch eine alte Tante, die ist hingefahren und für die war das richtig. Ich glaube, da gibt es keine allgemeine... Aber wenn du schon so lange mit dem Gedanken spielst und immer davon abgehalten wurdest, dass du Angst hast, dass du zu sehr weinen musst. Ich habe auch so 4 oder 5 immer gleiche Träume gehabt. Hm. Immer die gleichen Träume. Hm. Ich kann dich jetzt im Moment schlecht sehen. Ja, ich sehe gerade. Wir haben eine extreme ja, aber du kannst mich gut hören. Bildstörung und jetzt haben wir einen Bildausfall im Fernsehen. Ja. Aber hören kannst du mich. Aber wir können es hören. Wir können es hören, ja. Ja, und da hatte ich immer denselben Traum, dass die Leute, die nach uns darin wohnten, uns bereitwillig alles gezeigt haben, sämtliche Räume, wie sie sie eingerichtet haben und ganz freundlich waren. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass mein Vater ein sehr beliebter Vorgesetzter gewesen ist. Hast du den Eindruck, dass je älter du geworden bist, ist der Wunsch, dorthin zu fahren, stärker geworden? Oder ja. Stärker geworden. Ja. Und jetzt überlege ich mir, ob ich nicht irgendeinen Dolmetscher mir nehme, denn das ist ja mitten im tiefsten Polen. Ja, ja, ja. Und überlege mir, ob ich das nicht machen sollte. Mein jüngerer Sohn würde gern mitfahren. Und ob ich mir nicht einen Dolmetscher miete und mir das doch nochmal ansehe. Das ist ein Unterschied zu meinem Vater. Mein Vater hat immer ganz klar Nein gesagt, er will es nicht. Bei dir ist es anders. Du bist hin und her gerissen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn der Wunsch noch stärker geworden ist in den letzten Jahren, dann mach es. Dann mach es. Dann nimm dir einen lieben Menschen mit, deinen Sohn, der dich auch vielleicht dann ein bisschen schützen und unterstützen kann. Ja, naja, ich bin gesundheitlich überhaupt nicht mehr auf der Höhe. Ach so. Jetzt und da habe ich so ein bisschen Bedenken. Es ist ja auch eine weite Reise. Es ist eine weite Reise, ja. Gut, das musst du natürlich vorher überlegen, ob du das gesundheitlich schaffst. Ja, also ich würde ja einfach hinfliegen. Aber ich kann mich dann dort nicht groß bewegen. Da muss schon das Auto mit. Ja. Also kann man nicht hinfliegen. Ja. Und da wird es eine sehr weite Reise. Ja, gut, das musst du natürlich bedenken. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, aber es ist so eine ganz tiefe Sehnsucht. Und ich denke manchmal, wenn es mir besonders schlecht geht, also bevor du stirbst, möchtest du nochmal dort gewesen sein. Dann musst du es machen. Dann mach es lieber heute als morgen. Dann musst du es machen. Meinst du das? Ja, das glaube ich. Also wenn der Satz hat mich jetzt überzeugt, dann musst du es machen. Dann muss dein Sohn ein schönes, bequemes Auto besorgen und dann fahrt ihr beiden dahin mit einer Zwischenstation irgendwo in einem schönen Hotel, dass du ausruhen kannst. Ja, auch in unserem Auto können wir auch gut fahren. Ja, ist ja okay. Mhm. Ja, also das ist... Also dann musst du es machen. Wenn es dir so irgendwie immer wieder in der Seele liegt und auf der Seele liegt, dann musst du es machen. Nein, nun habe ich Angst, dass ich dort niemanden mehr sprechen kann. Die Gefahr besteht natürlich. Du musst mit allem rechnen. Damals, also da gibt es zum Beispiel einen Menschen, der meinem Vater so sehr dankbar ist, gewesen ist, weil er durch meinen Vater nicht ins KZ kam. Ah ja, ah ja. Mein Vater hat ihn eben als guten Meister nicht entbehren können. Ja, ja, ja. Und meine Großeltern sind damals entgegengesetzt, geflüchtet, sind wieder zurückgegangen und haben ganz schnell, als sie wussten, dass mein Vater verschleppt worden ist, dort Zeugnisse beschafft. Und das waren die besten Zeugnisse, die man sich denken kann. Sigrid, also ich glaube, du solltest es tun, und aber dir im Klaren sein, dass du vielleicht niemanden mehr triffst, den du gerne treffen möchtest, und das ist auch ein bisschen traurig. Das ist schon ein bisschen eine Angst. Ja, ja. Unser Hausmädchen, was wie eine zweite Mutti für mich war und eigentlich mit uns mitgehen wollte, aber das ging nicht, wir wussten ja selbst noch nicht, wo es hingeht. Ob die ist ja nur noch älter als ich. Die geht ja auf die 80 zu. Wenn die nicht mehr lebt, das wäre furchtbar für mich. Sigrid. Also ich muss... Jetzt muss ich leider Schluss machen. Ja. Mein so intuitiv würde ich sagen, mach es. Organisiert es gut und bereitet es gut vor und macht es. Und wenn du es gemacht hast, rufst du mich bitte, bitte nochmal an. Dann möchte ich mit dir darüber sprechen. Das mache ich. Ne? Das vereinbaren wir beide jetzt. Vielleicht mache ich es tatsächlich. Ja, und dann will ich davon hören. Das wird nämlich nie vergehen, diese Sehnsucht. Eben, genau, das ist das. So, und das vereinbaren wir beide und dann verabschieden wir uns jetzt. Und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht im Herbst oder wann auch immer nochmal widersprechen werden. Ist gut. Alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, und vor allen Dingen deine Sendungen sind sehr, sehr schön. Dankeschön, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Jürgen. So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, was jetzt hier im Fernsehen los ist. Ich sehe hier auf meinem Kontrollmonitor nur ein graues Bild und da ist unten unsere Telefonnummer eingeblendet. Ich weiß auch nicht, ob man uns im Fernsehen hört. Das wäre ja zumindest, man hört's. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wir wissen natürlich nicht, was los ist. Es ist tiefe Nacht und da sind viele Kollegen aus der Technik, die das jetzt ja, reparieren konnten, vielleicht auch nicht zur Stelle. Aber ich bin sicher, irgendwelche fleißigen Menschen sind zugange, um das zu reparieren. Wir machen einfach weiter mit unserem Thema Sehnsucht. Und ich freue mich auf Gisela. Und die ist 68 Jahre alt. Hallo Gisela. Hallo. Hallo Gisela, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Ja. Ich schaue auch schon lange deine Sendung. Ja. Und also die gefällt mir immer sehr. Ich hatte es schon lange überlegt, ob ich mal anrufe. Und heute passt es. Und heute war es das. Und zwar habe ich Sehnsucht nach meiner Tochter. Meine Tochter hat sich vor reichlich vier Jahren das Leben genommen. Oh je, oh je. Ja, sie war schon immer etwas als Kind und so, schon immer etwas anders, ruhig und in sich gekehrt. Ich weiß nicht, ob ihr damals was passiert ist. Gisela, kannst du eine kleine Bitte irgendwie noch ein bisschen näher an den Hörer gehen? Dann höre ich dich noch direkter. Ja, ich hab's eigentlich am Ohr. Ja, jetzt gerade ist es in diesem Moment gerade noch besser. Ja, gut. Wie alt war deine Tochter, Gisela? 42. Ja, hatte zwei Kinder. Ja, wie alt waren die Kinder? Das Mädchen war 11 und der Junge war 16. Wie hat sie sich das Leben genommen? Mit Tabletten. Sie hatte Depressionen. Ja. Und war schon in der Klinik und hat aber vorzeitig abgebrochen. Mhm. Und in dieser Klinik hat sie auch, also sie hatte wie gesagt einen Lebenspartner, mit dem hat sie da Schluss gemacht. Ja. Und hatte da einen anderen Mann kennengelernt. Ja. Und das war eigentlich der Punkt. Der Mann hat sie so weit gebracht, dass sie erstens ins Trinken reingekommen ist. Ach so, das auch noch. Ja, er hat getrunken, er hatte kein Geld, er hatte Schulden. Und hat sie aber so verzaubert, dass sie hin und weg war. Mhm. Und sie wollte dann immer wieder Schluss machen, hat es aber nicht gepackt. Einen Tag wollte sie es und nächsten Tag hat sie es wieder zurückgenommen. Mhm. Und wie gesagt, sie hat es dreimal versucht. Jetzt dreimal versucht? Dreimal versucht, Wo, wo hat sie es denn dann getan? In der Wohnung? In der Wohnung, ja. Und wer hat sie gefunden? Die Kinder. Die Kinder? Ja, die Kleine. Das war auch das Furchtbare. Das ist ja ganz, ganz schlimm für so ein Kind. Ja. Die tote Mama dann im Bett wahrscheinlich zu finden. Nee, eben nicht im Bett. Sondern? Neben Bett. Sie hat am Tage meistens immer lange geschlafen, also früh immer bis ungefähr mittags. Hm. Und dann hat sie die Nacht zum Tag gemacht. Da hat sie mich auch nachts immer angerufen und wollte mit mir sprechen. Und wie gesagt, erst hat sie es mit Tabletten gemacht. Und dann wollte sich die Pulsader aufschneiden. Ja. Und dann aber beim Dritten? Naja, sie war so verzweifelt. Sie hat gesagt, sie hat sich ein Messer unter die Brust gebunden und hat gedacht, wenn sie dann was getrunken hat, dass sie dann irgendwie hinfällt und dass es dadurch passiert. Gott, oh Gott. Ja, ist das denn auch noch dann geschehen, dass sie dann ein Messer in der Brust hatte? Nein, das war da nicht. Das war da nicht. Hm. Nein, sie hatte vorher die Tabletten abgesetzt. Und das war wahrscheinlich auch dieser, dass sie mehr anfällig war. Hm. Sag mal, war sie mit den beiden Kindern alleine in der Wohnung? Ja. Ja. Also sie war zu der Zeit dann alleinerziehend? Sie war alleinerziehend, hatte nur diesen Freund. Der aber nur sporadisch da hinkam. Ja, ja. Hm. Der wohnte schräg rüber. Was ist denn dann geschehen? Hat das kleine Kind, die war, was hast du gerade gesagt, wie alt war die Kleine? 11. Die 11 Jahre. Was hat die dann getan, als sie die tote Mama gefunden hat? Ja, ich kann es nur ungefähr mir denken, weil ich ja da nicht anwesend war. Hm. Sie hat den großen Bruder geholt. Und sie lag dann neben Bett kurz vor der Tür. Hm. Sie hat, weil sie mit diesem Menschen nicht mehr reden wollte, hat sie die ganzen Telefone, Handy und so weiter in der Stube gelassen. Hm. Und wahrscheinlich, weil zweimal hat sie um Hilfe gerufen, hat sie angerufen. Ja. Aber beim dritten Mal wollte sie wahrscheinlich auch zum Telefon und hat nicht mehr gepackt. So, jetzt haben die beiden Kinder stehen da. Ich bin immer noch in der Wohnung. Die beiden Kinder finden die tote Mutter. Was ist dann geschehen? Der Sohn wollte sie ins Bett legen, hat gemerkt, dass sie eben nicht mehr gelebt hat. Und dann hat er die Polizei gerufen. Ach so. Und die Polizei hat das andere dann, also den Arzt und so weiter, in die Wege geleitet. Was ist dann aus den Kindern geworden? Das ist ja doch das Problem. Jetzt 4 Jahre später ist der Vater gestorben. Die sind dann zum Vater gekommen. Der Vater hatte sich immer noch gekümmert, hat sie mal am Wochenende gehabt und so weiter. Die hat ein gutes Gefühl für den Vater. Hm. Und er hat sie auch gleich mitgenommen. Ja. Und hat einen Tumor im Kopf gehabt, also bekommen. Also haben die beiden Kinder aber es wirklich doppelt abgekriegt. Ja. Einmal das Schicksal mit der Mutter und jetzt ist der Vater auch noch verstorben. Genau, jetzt im April ist der Vater verstorben. Sag mal, Gisela, das ist ja eine ganz traurige und schlimme Geschichte. Ja. Gab es da mal einen Moment damals, dass du gedacht hast, wie kann sie das tun? Wie kann sie das ihren Kindern antun? Nein, ich nicht. Die andere Oma schon, ich nicht. Ich weiß, dass das eine Krankheit ist. Also sie war in so großer Not, dass sie gar nicht mehr anders konnte. Weil die Ärztin hat gesagt, das sind 10 Minuten ungefähr, wo die Menschen dann daran denken. Und wenn die 10 Minuten vorbei sind, dann ist alles gut. Aber in der Zeit, wenn sie dann was machen, dann kann man sie eben nicht mehr davon abhalten. Hat sie euch, den Angehörigen, etwas hinterlassen? Ein Brief? Ein Abschiedsbrief, An wen? An dich direkt geschickt oder... Ja, so genau weiß ich das nicht. Ich habe noch 3 Kinder, also 3 Jungs, die haben wahrscheinlich aus Rücksicht, höchstwahrscheinlich, mir den Abschiedsbrief nicht gezeigt. Ach, du hast ihn bis heute nicht gelesen? Doch, ich habe ihn gelesen. Ich bin dann zur Kriminalpolizei und habe mir einen Termin geben lassen und habe mit der Polizei gesprochen. Und die haben mir die Ablichtung von dem Brief gezeigt. Was stand denn in dem Brief drin? Das war eigentlich ganz kurz, da stand drin, ich habe gedacht, ich habe eine Zukunft, aber ich habe keine mehr. Und ich liebe meine lebend geborenen Kinder. Sie hatte da die erste Zeit Probleme, also hat kein Kind bekommen. Und meine lebend geborenen Kinder. Und dann war es alles unleserlich. Naja. Das heißt, da hat das wahrscheinlich zu schnell gewirkt, die Tabletten. Ja, ja. Und sie wollte immer, dass ich ihr sage, dass ich sie liebe. Ich habe sie geliebt. Ich liebe meine Kinder auch, aber ich kann es nicht sagen. Ach so, du hast es ihr auch nie so gesagt. Ich habe es zwischendurch mal gesagt, aber in dem Moment, die hat mal abends angerufen, hat gesagt, Mutti, ich habe dich lieb, hast du mich auch lieb? Hm. Und das war so mitten in der Nacht. Ich war müde, ich bin aufgeweckt. Und da habe ich gesagt, wir reden nächsten Tag. Also ich kann das auch heute nicht. Aber lass mich fragen, das war nicht die Nacht, bevor sie gestorben ist? Nein. Nee, ja, ihr habt euch dann schon nochmal gesehen am nächsten Tag? Na, gesehen nicht, die wohnte weiter weg. Gesehen hat man uns nicht. Aber es war ja noch ein Anruf, der noch problematischer war. Sie hatte mich da angerufen, kurz, also ein paar Tage bevor es geschehen ist. Ja. Und hat gesagt, Mutti, ich muss noch mal in die Klinik, ob ich die Kinder nehme. Und da war ich aber krank und habe gesagt, Kerstin, ruf mich doch bitte morgen an. Ich bin krank und da können wir reden. Sagt sie, ist gut. Ich wünsche dir Gesundheit. Und machst du dir Vorwürfe? Ja. Ja. Auf beide Fälle bezogen. Also, dass du da in der Nacht nicht gesagt hast, ich hab dich auch lieb. Ja, genau. Und der zweite Fall, dass du nicht gesagt hast, bringen sie vorbei, die Kinder, wir kriegen das schon irgendwie hin. Eben, ich hätte sie ja auch genommen, bloß der Große, das Mädchen hätte ich genommen, der Große wäre zu meinem großen Jungen gegangen. Aber das habe ich später erfahren, das war ja alles schon geregelt mit meinem ältesten Sohn. Mhm. Du hast am Anfang gesagt, du hast eine große Sehnsucht nach deiner verstorbenen Tochter. Ja, ich möchte ihr gerne sagen, dass ich sie lieb habe. Und hast du es am Grab mal gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ja. Wie kommt das, Gisela? Bin ein bisschen aufgeregt. Nee, du machst, da ist ja völlig normal. Was meinst du, wie kommt das, dass du das nicht sagen kannst? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir überlegt. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Enkel lieb. Ich habe meine Kinder lieb. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, warum. Und wenn du es tun würdest, was, wie? Das wäre eine große Überwindung. Versuch's doch mal bei den Enkeln und bei deinen Kindern. Na, ich bin jetzt schon dabei, um das zu versuchen, um dass ich das mal fertig bringe. Ja, vielleicht fällt es dir leichter. Wie alt sind die Enkelkinder? Naja, so, das Mädchen ist jetzt 15. Ja, gibt's auch kleinere Enkelkinder? Nee, das ist die jüngste. Ach so, ich meine von den Jungs, da gibt's keine. Nein, die sind alle schon älter. Ach so. Ja, vielleicht fällt es dir leichter bei der 15-Jährigen, das zu sagen, als wenn du es deinen erwachsenen Söhnen sagst. Ja, ja, das stimmt. Ne? Versuch's da doch mal. Wenn ja. Du hast jetzt, du machst dir Vorwürfe, dass du es deiner Tochter nicht gesagt hast. Mhm. Dann kannst du es ja jetzt vielleicht ein kleines bisschen wieder gut machen, indem du es deinen Enkeln oder vielleicht dann auch später deinen Söhnen sagen kannst. Mhm. Und da ist auch noch was ganz Eigenartiges passiert. In diesen Nächten, nachdem meine Tochter gestorben ist, ist immer meine Mutter in meinem Traum erschienen. Mhm. Und ist immer gestorben und ruhig. Und ich hatte gar ein gutes Gefühl dabei und alles. Als wenn sie mir sagen wollte oder zeigen wollte, dass sie ruhig eingeschlafen ist. Also, ja. Also ich habe jahrelang nicht von meiner Mutter geträumt. Und genau da dann schon. Eben. Mhm. Ja. Das waren mehrere Nächte. Gisela, versuch das mit deinen Enkeln, das zu sagen. Wenn dir das ein großes Anliegen ist, versuch es. Ich glaube, dass es dir gut tun wird. Ja. Und ich bin sicher, dass deine Tochter gespürt hat, auch wenn du es nicht gesagt hast, dass die Mutter, dass die Mama sie sehr, sehr, sehr lieb hat. Das glaube ich, das glaube ich schon. No. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke schön. Dir und deinen Lieben. Alles Gute. Tschüss. Ja, und ihre Sendung und sagen Sie einen schönen Gruß an ihr Team. Mach ich, aber du kannst weiterhin du zu mir sagen. Ach so, ja. Ne? Ja. Und ich gucke weiter und ich finde das immer sehr interessant. Sehr gut. Ich danke dir vielmals. Ne? Tschüss. Tschüss. So, unser Fernsehbild. Ach, jetzt ist aber was ganz anderes passiert im Fernsehen. Es läuft ja ein Film. Ja, ich vermute, Folgendes ist passiert, dass die Leitung nicht oder was auch immer da kaputt war, repariert werden konnte. Und nun läuft ein Notprogramm. Na, dann machen wir einfach hier bei 1 Live weiter. Das ist ja auch sehr gut. Und ich begrüße sehr herzlich die Franziska. Die Franziska ist 25 Jahre alt. Hallo Franziska. Jan. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich sehr gut. Hallo Jan. Ja, aber du könntest den Hörer vielleicht ein bisschen mehr zum Mund hinhalten. Ich versuch's. Ja. Ich bin auch ziemlich aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass wir losmachen. Ja. Franziska, 25. Die Sehnsucht. Ja. Welche große Sehnsucht hast du? Ich habe die Sehnsucht nach einem verheirateten Mann. Mit dem du eine Affäre hast? Nachdem ich wusste, dass er verheiratet war, kann man es als Affäre bezeichnen, ja. Ja, wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Wir kennen uns jetzt seit ungefähr 4 Monaten. Seit 4 Monaten? Ja. Und das ist auch eine Liebesbeziehung, könnte man das so nennen? Oder ich habe nicht unbedingt Liebesbeziehung in dem Sinne. Ich habe eigentlich vorher ziemlich abgeblockt durch meine Vergangenheit. Ich habe eine sehr, sehr schöne Vergangenheit hinter mir. Sagst du ein paar Stichworte? Bitte? Sagst du ein paar Stichworte zur schlimmen Vergangenheit? Mit Männern. Frauenhaus, geschlagen. Ah ja, also Gewalt erlebt. Ja, genau, ziemlich viel Gewalt erlebt. Ah ja. Habe da eigentlich ziemlich abgeblockt. Ich habe ihn damals immer einen sehr guten Freund kennengelernt. Der hat einfach das Telefon aus der Hand gerissen und ja, hallo, hier, ich bin der und der, ich will jetzt keinen Namen nennen, um mir nicht da irgendwo zu... Und auf jeden Fall sind wir so in Kontakt gekommen und er hat mir dann durch Hinweise seine Handynummer hinterlassen, worauf wir dann eigentlich Kontakt hatten. Ja. Dann haben wir uns immer heimlich getroffen, von seiner Frau her, ich war damals noch alleine und lief auch ziemlich gut, er hat ziemliche Probleme in der Ehe. Wie, du warst da noch alleine, verstehe ich nicht. Ich war noch solo. Ja. Was ich jetzt nicht mehr bin seit ungefähr 4 Tagen. Ach so, ich war ganz irritiert. Achso, du bist auch in einer Beziehung und hast dann noch Sehnsucht nach einem verheirateten Mann. Genau, ich habe deswegen, wir haben jetzt ungefähr seit 4 Tagen wieder Kontakt und ich habe jetzt wieder richtig Sehnsucht nach ihm, eigentlich die ganze Zeit schon, aber ich habe gedacht, ich krieg's vielleicht irgendwie hin. Was ist das denn für eine Sehnsucht? Eine sexuelle Sehnsucht? Nein, wir sind irgendwo auf der intellektuellen Art und Weise sowas von identisch. Wir verstehen uns blindlings, wir können auf einer gewissen Art und Weise kommunizieren, das ist Wahnsinn. Okay, aber du findest ihn auch attraktiv? Vom Aussehen her, denn bestimmt nicht irgendwo umgehauen, sage ich mir so. Also es ist nicht der irgendwo der Typ, wo ich gesagt hätte, also, das ist der Mann. Also es ist eine starke geistige Anziehung. Ja, genau. Und das andere ist okay. Und der Rest kam. Ja, genau. Das passiert ja oft. Und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, was verbindet dich mit dem? Ein Kind. Ein Kind? Wie ein Kind? Seit wann? Wenn du gerade erst mit ihm zusammen bist, verstehe ich nicht. Oder warst du mit dem schon mal zusammen? Ich war schon mal mit ihm zusammen. Wir sind auseinandergekommen, weil er mich geschlagen hat und das Kind nicht wollte. Ich habe mich für das Kind entschieden und habe mich von ihm getrennt und habe ein neues Leben angefangen. Und weil ich seine Hilfe brauchte, um diesen verheirateten Mann wiederzusehen, habe ich wieder Kontakt zu ihm aufgesucht. Was für eine komplizierte Geschichte. Wieso brauchtest du seine Hilfe, um den verheirateten Mann wiederzusehen? Weil er der Einzige war, der mich dahin bringen konnte. Der dich dahin bringen konnte? Zu ihm, dass ich ihn wiedersehen kann. Warum? Weil ich wusste, dass seine Frau in dem Moment bei ihm ist und ich einfach nur wissen wollte, was haben die wirklich miteinander? Ich glaube, das klären wir jetzt nicht mehr. Ist auch egal. auf jeden Fall bist du jetzt mit dem Vater deines Kindes wieder zusammen. Obwohl dieser dich mal geschlagen hat und du eigentlich keine Gefühle für den mehr hast? Ja, genau. Und du bist mit dem zusammen? Ja. Ja, wegen des Kindes? Warum? Warum? Weil er sich dafür entschieden hat, bei uns zu bleiben und sich um uns zu kümmern und ich eigentlich so, ich sag's mal einfach frei raus, den Hoffnung irgendwo an die Liebe und verloren habe. Also er entscheidet sich für dich und das Kind. Das heißt doch nicht, dass du dich auch dafür entscheiden musst. Jein. Wenn man nicht mehr wirklich lange auf der Welt da ist, dann muss man sich irgendwann für was entscheiden. Ich verstehe dich akustisch so schlecht. Was hast du gesagt? Wenn man lange auf der Welt da ist, muss man sich... Wenn man nicht mehr lange auf der Welt da ist, Wenn man nicht mehr lange auf der Welt ist, muss man sich für etwas entscheiden? Genau. Was heißt das? Bist du krank oder was? Ja, ich bin krank. Was hast du? Eine unheilbare Krankheit, auf die ich jetzt eigentlich nicht wirklich näher eingehen möchte. Ach so, aber das verkompliziert die Sache ja noch mehr. Ja, genau. Das heißt, du bist so schwer krank, dass du sterben... Ja, definitiv. Und daher hast du dich auf diesen Mann wieder eingelassen, damit er sich dann um das Kind kümmern kann? Ja, am Endeffekt schon. Verstehe. Verstehe. Aber das weiß er nicht. Wie dramatisch alles. Und das Problem ist nur, dass wir uns jetzt an dem Samstag, der jetzt kommt, wiedersehen werden, weil ich bei ihm ein offenes Abendessen habe, sagen wir mal so... Und ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das alles sagen soll. Weiß er, so viel verheimlicht. Weiß er von deiner Erkrankung? Er weiß nicht genau, was ich habe. Aber er weiß, dass ich krank bin. Weiß er, wie ernst es ist? Nein. Ich glaube es nicht, weil ich ihn beim letzten Mal, wo ich so einen Anfall hatte, weggeschickt habe. Und er ist auch gefahren. Weiß er, dass du mit deinem ehemaligen Freund wieder zusammen bist? Er weiß nicht, dass es der ehemalige Freund ist. Er weiß aber, dass ich einen Partner habe. Und er weiß, dass das der Vater des Kindes ist? Nein, das weiß er nicht. Dass derjenige das ist, mit dem ich zusammen bin. Mann, ist das eine komplizierte Geschichte bei dir. Aber der weiß, dass du ein Kind hast. Ich habe zwei Kinder, ja. Du hast zwei Kinder. Ja. Das weiß ich. Und sein Problem ist einfach nur, er kann sich von seiner Frau nicht trennen, wegen seinen Kindern. Gut, aber du willst dich ja auch nicht von deinem Partner trennen, oder? Ich würde es tun für ihn. Was würdest du tun? Oh. Ja, ich würde es tun. Weil ich kriege überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Seitdem wir jetzt wieder Kontakt hatten, seit ein paar Tagen kriege ich überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Franziska, das ist nur so eine komplizierte Geschichte, die wir beiden jetzt in einer knappen Minute nicht mehr lösen werden. Aber ich möchte dich jetzt nicht einfach so verabschieden und rausschmeißen hier. Ich möchte dir anbieten, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Und dann haben wir die Möglichkeit, in Ruhe im Hintergrund noch miteinander zu reden. Das wäre wirklich super. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, tschüss. Bis gleich. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Das Thema Sehnsucht in der Technik Nami Strack. Jetzt sehe ich im Fernsehen wieder so ein dubioses Bild, falls man uns im Fernsehen noch hört. Ich bitte das zu entschuldigen. Kein Mensch kann da was für. Es ist irgendein der Wurm in der Technik. Morgen ist Feiertag in NRW. Da sind wir nicht da, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch da, wo ein Feiertag ist, einen schönen Feiertag. Und sage tschüss, bye bye. Bis übermorgen. Tschüss.